Welt so auf. Das soll uns den Teufel kümmern. Wir bauen sie wieder auf. Wir werden weiter marschieren mit alles in Scherben fällt. Yeah. Art, ihr Wesen und ihre Aufgabe. Ich bemerke vorweg, dass der Begriff SA alle die umschließt, die das soldatische Ehrengeist Adolf Hitlers tragen. Auch die SS ist ein Glied der SA, mit ihr in Pflicht und Treue verbunden. Die gesamte SA, in die sich eben jetzt auch die wehrhaften Teile des Stahlhelm eingliedern, ist eine unlösbare Gemeinschaft, den gleichen Glauben und gleichen Willen zur Einheit geworden. Auch der SA-Führer, ganz gleich, welchen Dienstgrad er begleitet und welche Dienststellung er einnimmt, hat nur ein Vorrecht, mehr zu leisten als die seiner Führung anvertrauten Kameraden. Mehr sein als scheinen, das ist das Gebot, dem jeder echte und wahre Führer in der SA gerne und freudig folgt. Dieser Geist wahren Soldatentums hat die SA groß gemacht, in diesem Geiste hat sie gekämpft und gesiegt und im gleichen Geiste wird sie das Erkämpfte erhalten und den Sieg vollenden. Die SA ist das scharfe Schwert der deutschen Revolution. Der SA-Mann ist der Träger der Revolution, er ist auch ihr Wahrer und Vollender. Die deutsche Revolution des Jahres 1933 wird in der Geschichte des deutschen Volkes, darüber hinaus aber auch in der Geschichte der Welt, als eines der größten geschichtlichen Ereignisse ihre Bedeutung erhalten. Denn diese in ihrem Ausmaße und ihrer Wirkung heute noch gar nicht abzusehende gigantische Umwälzung ist ihrem Wesen nach keine Revolution der Gewalt. Sie ist ein Umbruch der Geister, eine Geistes- und eine Zeitenwende, die eine völlig neue Weltanschauung an die Stelle einer zusammengebrochenen Weltauffassung setzt. Das bedingt, dass ihre kämpferischen Willensträger auch nicht bloß Soldaten in dem engen Sinne des nur Befehlens oder nur Gehorchens sein können. Diese Revolution erfordert vielmehr politische Soldaten, die in dieser Weltanschauung geschult und zu selbstständigem Denken und Handeln erzogen sein müssen. Sie sind als solche auch die geistigen Träger des Kampfes und das unbestechliche Gewissen der nationalsozialistischen Revolution. Niemals persönlichen Vorteils halber, der war wirklich nicht zu gewinnen, sondern im blinden Vertrauen zu seinem Führer, durchglüht von der Gewalt der neuen Lehre und im heiligen Glauben an Volk und Vaterland, ging der SA-Mann alle die vielen und langen Jahre seinen harten, an Blut und Opfern gezeichneten Weg. Nur diese sittliche Idee verlieh ihm die Kraft, inmitten einer Welt der Gier und der Selbstsucht Gemeinnutz über Eigennutz zu stellen, nicht in Worten, sondern in der Tat, selbst unter Einsatz des Lebens. Nur die heilige, von allen Schlagen des Materialismus geläuterte Überzeugung, dass am Ende seines Opferganges ein neues nationalsozialistisches Deutschland läge, vollbrachte das Wunder, dass in der SA seit langen Jahren der Student neben dem Taglöhner, der Prinz neben dem Arbeiter, der Beamte neben dem Bauern steht. Eins im Glauben, eins in der selbstlosen Opferbereitschaft, eins in dem fanatischen Willen, Träger zu sein der deutschen Erneuerung und diese selbst im letzten Volksgenossen sich vollenden zu helfen. Wenn dieser Geist, dass der Einzelne nichts, dass das Volk und Vaterland alles ist und dass dieses deshalb jedes Opfer fordern darf, wenn das Bewusstsein, dass nur im Einsatz und Kampf für die Gesamtheit auch der Einzelne sich das Leben erhält, gemeinsame Überzeugung in Folge geworden ist, ist das Ziel der nationalsozialistischen Revolution erreicht und die Mission des SA-Mannes erfüllt. Heute ist dieses Hochziel noch lange nicht erreicht. Der Kampf geht daher weiter, wenn auch seine Erscheinungsformen stets wechseln werden. Wesentlich ist, dass der Kämpfer durch sein Vorbild und Beispiel wirkt. Man überzeugt nicht durch Reden, sondern stets durch die Leistung, durch die Tat. Niemals wäre es denkbar gewesen, die unüberwindlich scheinende Front des Marxismus und Materialismus zu überwinden, hätte nicht der einfache SA-Mann durch sein Vorleben und Vorsterben die neue Weltanschauung als die stärkere und bessere unter Beweis gestellt. Für den Sieg der nationalsozialistischen Ideenwelt und damit für die Zukunft Deutschlands war es eine glückliche Fügung, dass die SA sich sehr langsam entwickelte. Bis in die jüngste Zeit waren in der SA die alten Kämpfer überwiegend, die unter jahrelangen Opfern all das, was selbstisch und klein und erbärmlich ist, die Menschen überwunden hatten und durch wahrhaft gelebten Nationalsozialismus den neu hinzugekommenen richtungsweisend und beispielgebend den Antrieb und die Möglichkeit boten, zu werden wie sie. Diese langsame Entwicklung in den rückliegenden Kampfjahren bringt es mit sich, dass heute in der SA fast ausnahmslos alte Nationalsozialisten an der Spitze der Einheiten stehen. Nach der Erringung der Macht, für die der kleine, unbekannte SA-Mann jahrelang gehungert, gedarbt, geopfert, gekämpft und geblutet hat, für die fast 400 SA- und SS-Männer gestorben sind, sind viele zu uns gekommen, die reich sind an Wissen und Können, an Rang und Würden, an Titeln und Verdiensten von früher, aber dennoch als Soldaten des neuen Deutschland eine völlig neue Laufbahn ihres Lebens von unten her beginnen müssen. Denn nicht darauf kommt es an, was einer früher gewesen ist und früher geleistet hat, sondern einzig und allein, welche Verdienste er als Kämpfer des neuen Deutschlands hat. Jeder Dienstgrad in der SA will erdient sein und hat deswegen seinen eigenen Wert. Nicht das Wissen, sondern der Glauben. Nicht das Können, sondern das Wollen. Nicht die Zeiten des politischen Friedens, sondern die Zeiten des Kampfes, der Unterdrückung, des blutigen Terrors haben die SA mächtig und wir dürfen es ohne Überhebung sagen, unüberwindlich gemacht. Diesen schlichten, gläubigen, opferbereiten, kompromisslosen SA-Geist gilt es nun den neuen Kämpfern in der SA als lebendiges Erleben zu eigen zu geben, damit er von ihnen weiterwirke ins Volk. Ohne den unerhört opfervollen, blutgezeichneten Kampf der SA hätte es niemals eine deutsche Revolution und niemals ein nationalsozialistisches Deutschland gegeben. Wenn heute über den Marken des Reiches die Hakenkreuzfahnen wehen, wenn sich heute auf den Trümmern von einem Dutzend überlebten Parteien das deutsche Volk wieder die Hände gereicht, wenn es neuen Glauben, neue Hoffnung und neue Zuversicht gefasst hat, so ist das zum wesentlichsten Teile das unbestreitbare Verdienst der SA. Der Platz, auf dem die SA heute steht, ist ihr nicht als Geschenk oder als Auszeichnung zugefallen, sondern diesen Platz hat sie sich aus der Kraft ihres niemals wanken gewordenen Glaubens und dem Recht ihres namenlosen Opferns mit ihrem Blute selbst errungen. Und darum ist er von Dauer. Auf diesem Platz wird die SA für alle Zeiten eisern stehen bleiben und ihn nimmer räumen. Nicht um ihret, sondern um Deutschlands Willen. Der Führer hat die SA als Schutztruppe für die Lehre des Nationalsozialismus gegründet. Der Terror der Feinde hat sie zur Sturmabteilung für das neue Deutschland gemacht. Wehr dich, sonst ist dein Glaube es nicht wert, dass er Erfüllung werde. Das war das Mahnwort Adolf Hitlers an seine ersten Getreuen. Über diese Mahnung hinaus wurde die SA dann selbst zur Trägerin und endlich zur Verkörperung des nationalsozialistischen Geistes Gutes. Immer, Tag um Tag, Nacht um Nacht, Monate und Jahre hindurch am Feind, zermürbte sie seine Front. Nicht so sehr im Kampf gegen, als um die Menschen. Neben der Zersprengung des Kraftzentrums der Gegner war die Gewinnung neuer Kämpfer für die eigene Sache ihre Hauptaufgabe. Die Millionen, die in ständig wachsendem Maße sich zur Lehre Adolf Hitlers bekannten, sind nicht zuletzt die Frucht der unerhörten Arbeit der SA. Noch immer stehen Hunderttausende von Volksgenossen abseits, feindlich oder gleichgültig. Auch von diesen muss der Großteil noch gewonnen werden zu freudiger und mittätiger Bejahung des neuen Deutschlands. Das Ziel der deutschen Revolution ist die Volksgemeinschaft aller Deutschen. Solange diese nicht erreicht ist, ist die deutsche Revolution, ist die deutsche Erneuerung nicht vollendet. Die SA war der Vortrupp im Kampf um die deutsche Seele. Die SA wird das Ringen um deutsche Menschen und um ihre vorbehaltlose Eingliederung in die Volksgemeinschaft nicht aufgeben, solange noch ein einziger wertvoller Volksgenosse untätig abseits steht. Und aus diesem Grunde wird sie als Träger und Repräsentant des neuen Staates, der ihr Staat ist, den vom Führer zugewiesenen Platz als Garant der deutschen Revolution behaupten, wird weiterhin die hohe Schule des gelebten Nationalsozialismus sein, weil ohne ihre Hilfe das Ziel deutscher Erneuerung der nationalsozialistische Mensch im nationalsozialistischen Staat nicht erreicht werden kann. Um dieses Ziel willen wird die SA auch für die Zukunft marschieren, wird weiterkämpfen und, wenn das Schicksal es fordert, ihr Leben hingeben. Denn Deutschland muss leben, selbst wenn wir sterben müssen. An der Gruft angelangt, die Häupter entblößen sich. Dass er sein Leben lässt für seine Brüder. Amen. Meine Kameraden, das ist jetzt 6 Jahre her. Da kamen wir in einer Zeit, in der wir noch Hochverräter waren, vom Nürnberger Parteitag zurück. Draußen vor Berlin in Teltow. Da wurde die ganze Sturmabteilung der Reichshauptstadt verhaftet, auf Lastwagen aufgepackt, die Fahnen beschlagnahmt und alles zum Polizeipräsidium gebracht. Einer gab seine Fahnen nicht ab. Er hatte sie sich unter seinem braunen Hemd über die Brust gebunden. Und als man sie ihm herunterreißen wollte, da hat er gekratzt und gespuckt und gebissen und um sich geschlagen wie ein wildes Tier. Und er hat auch seine Fahne behalten. Dieser eine hieß Hans Eberhard Maikowski, und er war damals noch ein Kind. ein Jahr später über dem Stadtteil Charlottenburg lief eine tiefe Winternacht. Und durch diese tiefe Winternacht peitschen ein paar Schüsse, laufen hin und her und einer lief schwer verletzt am Boden. Sie tragen ihn in ein Krankenhaus. Wochenlang glauben sie, er kommt nicht mehr mit dem Leben davon. Und doch wie aus einer göttlichen Fügung wird er gerettet. Und dieser eine heißt Hans-Eberhard Majkowski. Wieder ein paar Jahre später, da sitzt irgendwo vor mir ein junger Mann, gehetzt von den Behörden, von der Polizei, durch alle Länder, durch das Ausland gejagt. Er kann nicht mehr nach Hause gehen, er kann seine Kameraden nicht mehr besuchen. Er weiß nicht, wo er Unterschlupf finden soll, hat kein Geld, kein Brot, nichts. Und dieser eine heißt Hans-Eberhard Majkowski. Und wieder ein anderer Tag. Mittags hat sich in Deutschland die nationale Befreiung vollzogen. Die ganze Reichshauptstadt atmet auf, wie von einem Alpdruck befreit. Uns allen fällt es die Steine von den Herzen herunter. Hunderttausend und Millionen in Deutschland schöpfen nun neue Hoffnung, denn sie wissen, die Qual ist vorbei. Der Tag für Freiheit und für Brot bricht an. Das, was sie hundert und tausendmal gesungen haben, das soll nun Wirklichkeit werden. Und abends marschieren diese braunen Soldaten durch die Wilhelmstraße, durch das Brandenburger Tor. Das, was 14 Jahre lang ihre Sehnsucht gewesen ist, das soll nun Wirklichkeit sein. Und vor einem Sturm marschiert ein junger deutscher Arbeiter. Aufrecht, stolz. Der Kamerad seiner Kameraden und der Führer seiner Gefolgschaft, wie all die anderen, die Hunderttausende, geht er vorbei an dem greisen Reichspräsidenten und dem jungen Reichskanzler. Das, was er geträumt hatte, das ist nun Wirklichkeit. Das junge und das alte Deutschland reichen sich die Hände. Dieses junge und alte Deutschland fliegt sich zusammen über den Klassen, über den Ständen, über den Konfessionen. In diesem Deutschland soll es nun keine Unterschiede mehr geben, sondern alle Kinder eines Volkes. Und diesen Rausch noch im Herzen tragen. Diese Begeisterung noch in den Adern spüren, geht dieser junge Sturmführer an der Spitze seiner Kameraden, wie immer, an der Spitze seiner Kameraden in seinen eigenen Stadtteil zurück und muss dann mitten im Rausch, mitten in der Freude, mitten im Überschwang der Gefühle, sein Leben aushauchen. Hier stehen wir an seinem offenen Grab und vielleicht was auf den wir hier in den Schoß der mütterlichen Erde zurücksetzen. Das war Leben. Deutschen vielleicht nicht, aber sterben, das können wir fabelhaft. Das Sterben hat dieser junge Mann verstanden, das kommt er fabelhaft, wie kein anderer. So hat er sein junges und tapferes Leben für eine große Sache hingegeben. Und vielleicht passt auf ihn auch ein zweites Wort, das nämlich die Götter den sie lieben, jung sterben lassen. Dass sie ihn sterben lassen im höchsten Rausch. In einem Augenblick, in dem das Leben so teuer und so heilig und so lieb ist, ihn dann auch das Leben weglegen lassen. Und deshalb glaube ich, meine Kameraden, wäre es dieses Tote nicht würdig, wenn wir weinen und trauern nur wollten, sondern dieses Toten ist es würdig, wenn wir wieder ins Leben zurückmarschieren. So wollen wir denn an diesem Grab unsere Fahnen hochheben, wollen an diesem Grab beim Tode unseres Kameraden schwören, dass wir das Leben lieben und dass wir das Leben gewinnen wollen. Und dass auf diesem Grab einmal eine Flamme aufsteigen soll, die ganz Deutschland erleuchten wird. Und im Schein dieser Flamme wollen wir dann dem neuen Staat entgegenmarschieren. Wandlung vollzogen, die an Größe und Ausmaß in den Revolutionen der Völker ihresgleichen sucht. Trotz der grundlegenden Wandlungen und Umformungen auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens hat sich dieser Vorgang doch in einer Disziplin vollzogen, wie sie von niemandem in der Welt jemals für möglich gehalten worden wäre. Es ist nur allzu verständlich, dass die Träger der revolutionären Idee und die Träger der Revolution selbst nun nach der ersten Phase dieser Entwicklung zum Appell aufrufen und aufgerufen werden. Der oberste Führer der SA will heute all seinen treuen Mitkämpfern Anerkennung und Dank aussprechen. Überall in Deutschland, von der Nordseeküste bis zu den bayerischen Bergen, von Ostpreußen bis zum Rhein und darüber hinaus in allen österreichischen Gauen sind die Stürme und Standarten unserer SA zum Appell angetreten. Überall wird der Führer im Geiste vor ihnen stehen und die Worte, die er hier in Berlin zu den 20.000 Berliner Kameraden, die im Sportpalast versammelt sind, spricht, werden draußen im Lande von fast 1 Million Kameraden gehört werden. Hier im Berliner Sportpalast, wo die SA Berlins heute zum Appell angetreten ist, standen wir schon vor mehr als einem Jahre am 9. Februar 1932, um mit 12.000 Männern den Führer zu begrüßen. Heute reicht das gewaltige Rund des Berliner Sportpalastes nicht mehr aus, um die Massen der SA und SS aufzunehmen. Rund 20.000 stehen hier versammelt. Aber diese gewaltige Zahl stellt nur einen Teil der Berliner Formationen dar. Auch in den Tennishallen und im Schloss Schönholz stehen noch einmal mindestens 20.000 Mann. Alle Formationen sind angetreten. Marine, Reiter, Pionier, Nachrichten, Flieger und Motorstürme. Soweit das Auge reicht, stehen sie Kopf an Kopf. Ein einziges herrliches braunes Heer. Alle von einem Willen beseelt und alle von der Freude erfüllt, den Sieg der nationalen Revolution errungen zu haben. Im vorigen Jahre schritt der Führer nach seinem packenden Aufruf langsam durch die Reihen und sah seinen Kameraden Mann für Mann ins Auge, drückte unzähligen die Hand und sprach mit ihnen über den Kampf und über den kommenden Sieg. Sie alle schworen dem Führer die Treue. Sie haben sie ihm gehalten. Jeder wusste, dass wir vor Beginn des Endkampfes standen, dass es nun auf die unbedingte Gefolgschaftstreue jedes Einzelnen ankam. Der kleine SA-Mann hat stets ohne Murren, aber auch ohne jedes falsche Pathos seinen Dienst getan. Wenn auch von gewissen Kreisen immer wieder Stimmen laut wurden, dass der Weg des Führers nicht der richtige sei, dass man nicht den Zeitpunkt der Machtbeteiligung verpassen dürfe. Der SA-Mann hat an Adolf Hitler geglaubt und ist ihm bedingungslos auf dem Wege gefolgt, den er als Führer für richtig hielt. Damals kamen zwar die schwersten, aber auch die schönsten Tage der SA. Ein Wahlkampf jagte den anderen. Saalschutz, Hauspropaganda, Kundgebungen, Aufmärsche nahmen die Zeit und Kraft eines jeden Einzelnen bis zum Äußersten in Anspruch. Aber damit nicht genug. Der rote Mordterror auf den Straßen setzte sich mit äußerster Brutalität gegen die Träger unserer Bewegung zur Wehr. Es gibt wohl keinen der hier versammelten Männer, der nicht überfallen oder unzählige Male bedroht worden ist. Es verging kein Tag, an dem nicht über irgendeinen Sturm bei Mosse oder Ulstein zu lesen war, dass er aufgelöst sei oder gemaltert habe. Fast jeder unserer SA- und SS-Männer wurde für Taten, die keine Verbrechen waren, sondern nur Kampfhandlungen für die Nation und damit auch für den Staat von den Richtern des Systems zu unbegreiflichen Strafen verurteilt. Wir denken hier nur an unseren Kameraden Willy Hoffmann, der von einem Sondergericht zu 2 Jahren Zuchthaus verurteilt wurde, nur weil er beschuldigt war, auf eine leere, stehende und bereits zertrümmerte Straßenbahn einen Stein geworfen zu haben. Die Gefängnisse und Zuchthäuser waren von unseren Kameraden überfüllt. Und dann kam die Verbotszeit. Wenn man ehrlich sein will, muss man schon zugeben, dass sie uns genützt hat und dass sie uns den Sieg am Ende doch brachte. Die Hauptwirkung des Verbots bestand für die SA darin, dass sie das Hoheitszeichen nicht mehr an der Mütze, sondern auf der Jacke trug und dass der Dienst strenger wurde. Außerdem konnten wir damals am besten der Kommune zeigen, dass wir eine Arbeiterbewegung sind und dass unsere besten und aktivsten Kräfte Arbeiter und Bauern darstellen. Die Zeit, die hinter uns liegt, ist die, in der gerade die Berliner SA die schwersten Opfer des ganzen Kampfes gebracht hat. Kurz nachdem wir unseren Kameraden Horst Wessel das Ehrenmal gesetzt hatten, mussten wir einen anderen Kameraden in die Erde legen, der nach Horst Wessels Tode die Verkörperung unseres revolutionären Kampfwillens gewesen ist, Hans Maikowski. Wir haben ihn zu Grabe getragen, wie einen König. Wir alle aber durften auch erleben, wie aus Kampf und Opfer uns der Sieg geworden ist. Und als wir am 30. Januar 1933 im Fackelschein unserer Fahnen durch das Brandenburger Tor und über die alte Via Triumphalis trugen, als wir den greisen Feldmarschall und den jungen Führer grüßten, da war das Erlebnis dieser Stunde Lohn für Mühe und Leiden der schwersten Jahre unseres Kampfes. Wir und alle die hier versammelten Braunhemden können heute mit stolzem Selbstbewusstsein sagen, dass an unserer Kraft das alte morsche System zerbrochen ist. Diese Kraft aber, die in der Organisation liegt, verdankt die SA ihrem Staatschef Röhm, der aus der SA eine wirkliche Formation geschaffen hat. Von ihm sagte damals die Presse des Systems, seit er als Staatschef die Führung der SA übernommen habe, sei die SA erst gefährlich geworden. Das war für ihn das höchste Lob. Der brutale Vernichtungswille unserer Gegner hat das Gegenteil ihrer Wünsche erreicht und uns am Ende zum Siege verholfen. Mehr als verdoppelt und in kraftvoller Stärke steht die SA vor ihrem Führer, an Mut und Entschlossenheit nicht mehr zu übertreffen. Der Glanz ihrer alten herrlichen Standarten und Banner ist jetzt um uns. Auf die blutgeweihten Fahnen des unvergessenen November 1923 sind nach 10-jährigem Polizeigewahrsam endlich wieder in unserer Mitte. In Ehrfurcht, Dankbarkeit und Stolz grüßen wir diese Symbole treuester Gefolgschaft, die Symbole unserer, der nationalen Revolution. Jener gewaltige erste Appell der Berliner SA im Folienjahre dauerte damals bis lange nach Mitternacht. Heute stehen statt dieser 12.000 eine halbe Million SA-Männer in Deutschland, die an unserer Kundgebung im Sportpalast und in den Tennishallen mit übervollem Herzen nun teilnehmen. Von Nord nach Süd, vom Osten zum Westen, von Berlin über Innsbruck nach Wien stehen zur gleichen Stunde die Gruppen und Untergruppen mit ihren Führern angetreten, um diese Feierstunde mit uns zu verleben. Das ganze deutsche Deutschland ist es, das hier zusammensteht. Der Äther, der alle Grenzen und Schranken überspringt, schafft uns diese Verbindung zu allen Kameraden. Sei es in den Grenzen unseres eigenen Vaterlandes, sei es bei unseren deutschen Brüdern in Österreich. Wir grüßen Sie alle aus übervollem Herzen. Der größte Appell, den je die Welt sah. Adolf Hitler spricht zu seiner SA und SS. Verbänden! SA und SS! SA meldet dem obersten SA-Führer. Und der Berliner SA angetreten, 17.723 Mann, gleichzeitig denen im gesamten deutschen Vaterlande die Stürme der SA und SS bereit, die Befehle ihres Führers entgegenzunehmen. Es alles ist halt! Meine SA und SS-Männer. Es auf, rührt euch! Fahren und Standard ab! Die große Zeit ist jetzt angebrochen, auf die wir 14 Jahre lang gehofft hatten. Deutschland ist nun erwacht. 14 Jahre eines Kampfes, von dessen Größe und von dessen Opfern sich die außer uns Stehenden im Deutschen Reich keine Vorstellung machen können. Es ist damit nun alles das eingetroffen, was wir in diesen 14 Jahren ahnen und sehen prophezeit hatten. Die Stunde, in der das deutsche Volk sich auf sich selbst besinnt und wieder zum Herrn seines eigenen Schicksals sich erhebt. Nicht durch ein Geschenk der Umwelt, durch die Gnade unserer Gegner, sondern durch die eigene Kraft, durch seinen eigenen Willen und seine eigene Tat. Es ist etwas Wundervolles, um diese Bewegung und ihren einzigartigen Werdegang. Geboren aus der tiefen Not des Krieges und der größeren Not noch des deutschen Verfalls. Damals eine Idee, heute eine Wirklichkeit. Es ist wunderbar, den Weg sich noch einmal zu vergegenwärtigen, denn diese Bewegung von der Idee zurückgelegt hat bis in diese Wirklichkeit von heute. Es ist auch manches Mal notwendig, sich dieses Weges zu erinnern, damit man aus ihm heraus wiedersehend den Weg der Zukunft erkennt. Als wir nach dem Zusammenbruch im Jahre 1918 in die Heimat zurückkehrten, da wurden wir alle von einem inneren Leid erfüllt, das vor uns schon Generationen empfunden hatten und in unserer Zeit kaum einem Denkenden verborgen blieb. Wenn heute aber so viele sagen, das, was ihr wollt, ist gar nicht euer eigen, auch andere haben dasselbe gewollt und dasselbe gedacht. Dieses Wollen ist trotzdem unser eigen, weil es durch uns, durch euch, meine Kameraden, seine Verwirklichung gefunden hat. So ist das langsam geworden. Aus uns, was wir wünschen, dass ein Deutschland im Ganzen besitzt. Denn das kann ich wohl mit Stolz sagen, meine SA und meine SS-Kameraden, wenn das ganze deutsche Volk unseren und euren Geist heute in sich bereits trüge. Deutschland würde unzerstörbar sein. Deutschland würde eine unerhörte Kraft darstellen, ohne Waffe selbst, einfach durch diesen gestählten inneren Willen. 14 Jahre haben wir an uns gerüttelt, 14 Jahre an uns zu biegen versucht und zu brechen versucht, mit List und Schleuung gefeigt, Stücke Terror, was es gab. Und dieses Instrument ist nicht zerbrochen. Es ist standhaft geblieben. Es waren Prüfungen, auf denen es nur immer kraftvoll hervorging. Und wir haben endlich eine weitere Tugend hier gezüchtet. Den Mut. Meine Kameraden, es strömen heute Millionen in unsere große Front hinein. Allein sie müssen zum großen Teil erst das lernen, was diese braune Armee seit vielen Jahren geübt hat. Sie müssen alle erst lernen, das auf sich zu nehmen, was Zehntausende von unseren Kameraden auf sich genommen haben. Zehntausende mit ihrem Blut bezahlten und Hunderte und Hunderte und Hunderte mit ihrem Leben. Wir haben es fertiggebracht, aus freiem Willen heraus, diesen großen Mut in unser Volk wieder hineinzusenken. Wer es wagt, ein Berg gegen eine Welt von Feinden zu ertrotzen. Wir haben uns wirklich nicht dem Kampf leicht gemacht. Und ich kann nur sagen, wenn diese Bewegung nicht so grenzenlos in ihrer Disziplin sein würde, so würden die, die heute sich beklagen über Opfer, die nun von ihnen gefordert werden, so würden die wahrscheinlich mehr zu klagen haben. Denn die Summe der Verfolgungen, die sie uns aufgebürdet haben, die liegt kein Verhältnis zu unserer Vergeltung. Das mögen sie wissen, wo immer sie sind. Die Bewegung, sie hat hier in höchster Disziplin sich selbst gezähmt, immer nur mit dem Blick auf Deutschland, um unser Volk nicht hinunterzerren zu lassen vor den Augen der Welt, in das Niveau hinein, das diese Gegner selbst einst füllten. 14 Jahre Kampf, und es schien so, als ob das Schicksal gerade für das letzte Jahr diesen Kampf in Übermaß aufgespart hätte für uns. Dieses Jahr 1932, in das wir eintraten, verfolgt von allen. Die Ehrenzeichen von uns, zum Teil geraubt, zum anderen verboten. Unsere teuren Braunhemden verboten, die Einzelnen gequält, Terror über Terror, am Ende die Organisation aufgelöst. Es war wirklich traurig in dieser Zeit. Und ich weiß, dass es manchen damals vielleicht schwer wurde, immer wieder doch zu glauben, es wird einmal doch die Stunde kommen. Wir erinnern uns heute an diese Zeit zurück, die uns oft und oft fast verzweifeln ließ an der Gerechtigkeit, verzweifeln ließ an der Vorsehung und allem, und die uns doch nicht gebeugt hat. Und dann kam die Wende, Kampf um Kampf, und dann kam wieder dieses Zweifeln, für viele und ein und andere, da fiel ja auch dabei. Und dann kam die Zeit, da wir Nein sagen mussten, haben wir zum ersten Mal verführerisch für uns die Macht scheinbar uns zu öffnen schien. Und da wir trotzdem hart bleiben mussten und sagen mussten, nein, so geht es nicht. Und da ein zweites Mal das Tor scheinbar geöffnet wurde und wir das zweite Mal wieder sagen mussten, nein, so geht es nicht. Bis endlich zum dritten Mal die Stunde kam, in der uns gegeben wurde, was wir verlangen mussten und verlangen durften. Und nun die nationalsozialistische Bewegung eintrat in die große Periode ihres geschichtlichen Handelns. Und für diese lange Zeit, meine Kameraden, da möchte ich euch heute nun, die ihr alle in ganz Deutschland zuhört, danken dafür, dass ihr so treu und so brav hinter mir geblieben seid. Da möchte ich euch jetzt danken, dass ihr nicht wankend geworden seid, dass ihr mich in der Zeit nicht verlassen habt. Denn nur euch allein ist ja das alles zuzuschreiben. Wenn ihr damals gegangen wärt, niemals wäre Deutschland mehr gerettet worden. Ihr habt das Recht, euch heute durch euren Mut und eure Beharrlichkeit als des Volkes und Vaterlandes retten zu wollen. Wir dürfen heute keine Sekunde das vergessen, was bisher uns so groß und stark hat werden lassen. Die Forderungen, die ich heute, meine Kameraden, in ganz Deutschland an euch richte, sie sind die ewig Alten. Ihr habt gesehen, welch ein Wunder sich vollzogen hat. Nun sind wir die Träger der Macht geworden und sehen vor uns nun die zweite große Aufgabe unserer Bewegung. Die Macht haben wir nun in Deutschland gewonnen. Nun gilt es, das deutsche Volk zu gewinnen und einzubauen in diese Macht. Die Millionenmassen unserer schaffenden Menschen aus allen Ständen zusammenzufügen zu dieser neuen Gemeinschaft. Ein Kampf, der viele Jahre erfordert, der notwendig ist, ob das aus den 600.000 Mann von jetzt endlich die 6 und 8 und 10 Millionen Männer werden. Denn auch hier wissen wir, was hier rastet, das rostet. Was steht, geht zurück. Wir haben mit unserer Kraft die heutige erste Aufgabe gelöst. Es muss die gesamte Kraft der Nation einst die zweiten und dritten Aufgaben lösen. Wir sind nun einmal, meine Kameraden, das Geschlecht, das gut machen muss, was sie vor uns verbrochen haben. Wir sind nun einmal die Generation, die mehr opfern muss als andere vor uns geopfert haben. Sie haben einst hinter uns versagt. So haben wir eine große Pflicht vor der Geschichte übernommen und werden sie weiterführen. Treu, mutig, gehorsam und beharrlich. Und ich bitte Sie, nehmen Sie diese Tugenden auch für die Zukunft in sich auf. Wir sind alles, wenn wir das bleiben, was wir waren. Wenn wir vergessen, was wir gewesen sind, werden wir nichts mehr sein. Wenn ihr wie ein Mann treu und gehorsam auch in der Zukunft hinter mir steht, wird keine Macht der Welt diese Bewegung zerbrechen können, die wird ihren Siegeszug weiter fortführen. Wir sind nun einmal eine Generation, meine Kameraden, von Männern und wollen nicht diesen Titel in der deutschen Geschichte verlieren. Wir wollen, dass wir einmal einmarschieren in die Geschichte der deutschen Nation als die Sturmtruppe der deutschen Erhebung. Heute sind wir's, morgen wollen es genauso sein. Wir haben heute die Macht erobert. Dank diesen Tugenden. Und da ist es dann vielleicht immer wieder unsere höchste Pflicht, derer zu gedenken, die nun in unseren Reihen für diese Macht gekämpft haben und deren Opfer wir diese Macht verdanken. Denn wenn nicht Zehntausende bereit gewesen wären, unter uns und aus unseren Reihen zu sterben, meine Freunde, wir hätten heute nicht das Leben vor uns. Sie sind Namenlose, sie sind unbekannt, als einzelne Wesen, aber sie leben fort in uns. Und solange wir ihre würdig sind, ist ihr Name unsterblich. Solange marschiert ihr Geist in unseren Reihen mit und nimmt Anteil an dem, was wir tun, lebt in unserem Sieg, lebt im Triumph unserer Bewegung. Solange wir uns selbst diese Kameraden würdig erweisen, retten wir sie vom Vergessensein. Wir marschieren mit ihnen hinein in eine große Zukunft. Wir wissen, dass durch diese nationale Revolution, deren Sturmbewegung wir waren, das deutsche Volk sein Lebensrecht wieder angemeldet hat vor dem allmächtigen Schöpfer. Wir wissen, dass diese Bewegung damit Träger des größten Vermächtnisses geworden ist, das es gibt. Und wir wollen uns dieser gigantischen Aufgabe nun würdig erweisen. Was 14 Jahre in Ehren gekämpft hat, wird niemals mehr in Unehre vergehen. Das ist unser Gelöbnis, das wir ablegen, denen, die aus diesem Gefühl der Erde heraus in uns, für uns und für Deutschland gefallen sind. Unsere nationalsozialistische Bewegung, SA und SS, siegt!